1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute freie Themennacht bei uns. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ihr kennt die Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Katja. Katja ist 21. Hallo Katja. Hallo. Hallo. Katja, um was geht's bei dir? Ich habe bei meinem verstorbenen Onkel kinderpornografische Inhalte auf dem Laptop gefunden. Wann ist dein Onkel verstorben? Vor 3 Monaten. Wie alt ist er geworden? 52. Und wie kommt es, dass du Zugang dann zu dem Computer hattest oder hast? Ja, also er hatte halt einen eigenen Laptop und er hat halt eine Frau und einen Sohn und die brauchen den nicht mehr und wollten den dann halt verkaufen. So, jetzt ist halt jeder Cent wichtig für die. Mhm. Und der Laptop hat aber eine Passwortsperre gehabt. Mhm. Und meine Tante kennt sich halt mit Computern überhaupt nicht aus. Und dann hatte ich halt angeboten, da zu helfen. Und sie hatte dann gefragt, ob ich denn vielleicht noch irgendwelche privaten Dateien retten kann, also Familienfotos und so, weil die hat, da hat sich halt komplett mein Onkel drum gekümmert. Mhm. Und dann habe ich das Passwort halt umgehen können mit Hilfe von so einem Forum. Die haben mir da so ein Tool gegeben und so. Ja, und dann bin ich halt in die Dateien rein und habe erstmal auch Familienfotos gefunden. Mhm. Ja, und später halt dann das. Du hast Fotos, kinderpornografische Fotos gesehen. Ja, genau. Hast du auch irgendetwas entdecken können, was darauf hindeutet, dass er Kontakt, direkten Kontakt zu Kindern hatte? Nein. Nee, das nicht. Also es waren auch qualitativ alles nicht ganz so tolle Fotos. Mhm. Also da waren auch welche bei von so einer Agentur, LS Models. Und ich habe das mal gegoogelt. Das ist wohl irgendwie so eine Agentur gewesen, die speziell 11- bis 14-jährige Mädchen gecastet hat in der Ukraine. Und die ist auch irgendwie erst 2004 von der Polizei halt aufgelöst worden. Mhm. Ja. Gab es viele von diesen pornografischen Fotos? Ja, auch an verschiedenen Orten. Wie meinst du an verschiedenen Orten? Ja, also in verschiedenen Ordnern halt. Ordnern, ich verstehe, ja. Ja, genau. Wie lange und wie viel davon hast du dir angeschaut? Nicht viele. Wie gesagt, es waren halt verschiedene Ordner und dadurch bin ich sozusagen immer wieder da drauf gestoßen. Habe aber das später einfach die Ordner so gelöscht, wie sie gewesen sind, ohne die überhaupt zu öffnen. Und ich bin auch nur zufällig da drauf gekommen. Also der Ordner hatte so eine Miniaturvorschau und da war ein ganz eindeutiges Foto und ich habe genauer hingeguckt, weil ich einfach dachte, das kann nicht sein. So, das kannst du jetzt gerade nicht wirklich sehen. Und, waren das Fotos mit kleinen Jungs oder vorwiegend mit Mädchen? Mädchen, ausschließlich Mädchen. Ja. Wie war dein Verhältnis zu diesem Onkel? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Er hat aber, als du klein warst, nicht in irgendeiner Weise sich versucht, dir anzunähern? Nee, überhaupt nicht. Also, wir sind auch mehrere Kinder in der Familie und da ist sowas auch nie passiert. Also, ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das aktiv gemacht hat. Mhm. Nun ist das ja dennoch ein Schock, wenn man das dann erfährt und vor allen Dingen, wenn man das selbst dann auch noch rausbekommt. Ja. Wem hast du bisher davon erzählt? Also ich habe erstmal sehr gezögert und dachte, oh Gott, das, sowas kann man doch keinem erzählen. Aber dann war die Last so schwer, dass ich es halt jemandem erzählen musste und ich habe es dann meinem Vater gesagt. Mhm. Ist der Vater der Bruder von ja. dem? Ja. Mhm. Ja. Und ja, er war natürlich auch wahnsinnig geschockt und ja, hat dann aber versucht, erstmal mich zu beruhigen, weil er natürlich gemerkt hat, ich bin total aufgelöst. Und ja. Hat dein, Vater das, deine Tante, also der Witwe? Nein. Wir haben uns auch beide darüber nochmal unterhalten und sind auch übereingekommen, dass wir das niemandem sagen wollen. Er hat, also seine Mutter lebt noch und seine Frau, die haben ein Kind zusammen, der ist 13. Mhm. Das würde, also er ist tot, das wird sich nichts mehr ändern. Und wenn man denen das erzählt, das zerstört deren gesamtes Leben. Das finde ich eine sehr richtige und auch sehr kluge Entscheidung, Katja. Dass du das losmal werden musstest und das mit deinem Vater besprochen hast, das verstehe ich gut. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber du hast das völlig richtig erklärt. Das, was würde das jetzt noch ändern? Ja. Oder was würde das bewirken? Es würde Traurigkeit und Leid bewirken. Ja, genau. Die Frau würde sich furchtbar schämen und die Mutter, deine Oma, wäre verzweifelt, wenn sie das hören würde. Wie war denn so die Stimmung in der Familie mit seiner Frau und seinem Kind? Weißt du das? Ja, also eigentlich ziemlich gut. Ziemlich gut, also normal gut so. Ja, ja. Was hat das denn jetzt mit dir angerichtet, dass du das gesehen hast? Und das hat Es ist einfach schockierend. Es ist ja total verstörend. Ich meine, es ist nicht einfach nur so, dass ich davon weiß. Ich habe das auch gesehen. Ich habe ich habe sowas gesehen. Ja, ich meine, sowas will niemand, der nicht so perverse Neigungen hat, will sich das doch niemand angucken, sowas. Und ich, keine Ahnung, ich kann nur hoffen, dass ich diese Bilder nicht mein Leben lang noch scharf vor meinem inneren Auge sehe, ja. Und keine Ahnung, das ist so eine ekelhafte Frage irgendwie. Ich meine, er ist ja mein Partner gewesen. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu ihm und ich kannte seine guten Seiten, ja. Und ich stelle mir irgendwie so die Frage, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, das in meiner Erinnerung zu trennen? Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, einfach diese dunkle Eigenschaft auszublenden und trotzdem daran zu denken, dass er mein Patenonkel gewesen ist? Ich glaube, das kann man nicht trennen, wenn man so eine, wenn man so eine Information bekommen hat. Dein Bild ist natürlich jetzt gefärbt. Wenn du an ihn denkst, das ist so. Also ich könnte das nicht trennen. Auch wenn der sich dir gegenüber ordentlich verhalten hat, okay, das sei zu respektieren. Aber wenn man dann so etwas mitbekommt, hat man natürlich einen Beigeschmack und einen Schatten. Das ist ja ganz klar. Ja, ja. Aber es ist halt so, darf man, weiß ich nicht, darf ich ruhigen Gewissens trotzdem noch an schöne Momente mit ihm denken, ja? Das finde ich schon. Er hat er hat offensichtlich eine Seite, die sehr schlimm war. Ja. Aber offensichtlich hat er auch Seiten in sich gehabt, die absolut okay und gut sind und er in anderen Bereichen vielleicht auch ein guter Mensch war. Ja. Also da darf man dann nicht wirklich alles überein. Er hat ja kein Kind umgebracht oder sowas, weißt du? Dann würde ich da noch härter rangehen. Ja, klar. Du hast alles gelöscht. Ja. Ja. Ja, ich bin auch gerade im Hintergrund schon, also es ist ja erst Dienstag gewesen. Ich bin gerade im Hintergrund schon dabei, das Betriebssystem halt neu aufzuspielen, also die Festplatte zu formatieren. Und ja, eigentlich sollte das Ding verkauft werden, aber keine Ahnung, ich denke nicht, dass ich das tun werde. Ich hatte gerade nur noch so eine Idee, vielleicht wäre es sogar ganz gut gewesen, das doch der Polizei zu geben, damit die vielleicht aufgrund der Bilder irgendwas noch recherchieren können, woher die kommen und dann irgendwelche Quellen hätten gelangen können. Aber nun ist es weg. Nun ist es weg und dann ist es jetzt auch so, wie es ist. Ich hätte das auch meiner Familie einfach nicht antun können. Wenn du es der Polizei gegeben hättest, wäre es ja dann auch öffentlich geworden quasi. Ja, ne? Genau. Ja, ja. Ja, nein, nein, das ist schon schlimm genug für deine Tante und für deinen Cousin, dass der Vater gestorben ist, so früh. Mhm. Ja. Jetzt muss man nicht noch so etwas auch noch hinterher werfen. Nein, nein, das ist schon sehr richtig. Ja, versuch du, dass du mit dem Schock klarkommst. Das wird eine Weile dauern, aber ich bin sicher, das wirst du schaffen. Und ich finde es auch legitim, auch an die schönen Momente durchaus auch mal auch an ihn zu denken. Auf jeden Fall. Mhm. Okay. Liebe Katja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns. Und wir hatten ja gestern das Thema Haare. Und ich hatte ja einen Anrufer hier, der mir erzählt hat, dass er Haare isst. Und ich war ja so ein bisschen skeptisch, ob es das überhaupt gibt. Und wir haben uns nun noch mehr schlau gemacht nach der Sendung und auch im Laufe des Tages. Es gibt wirklich sehr viele Leute, die das machen. Und ich habe gestern die Frage gestellt, ist das gesundheitsschädlich? Und wir waren uns alle nicht so ganz sicher. So wie ich es nun recherchiert habe und verstanden habe, ist das durchaus gesundheitsschädlich. Und wenn man zu viel Haare isst, kann sie das verklumpen im Magen und im schlimmsten Falle muss das herausoperiert werden. Also das ist, glaube ich, nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen, mal eben so oder über einen längeren Zeitraum das zu praktizieren. Das nur noch so als Nachklapp zu gestern. Hier ist Diana und Diana ist 51. Diana. Ja, grüß dich, Jürgen. Diana. Ich habe ein Thema, was mich schon seit 3 Jahren belastet und eigentlich dich auch sicherlich interessiert, da du auch mit Hospiz sehr engagiert bist. Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, dass in einem AWO-Pflegeheim Menschen misshandelt wurden durch Pfleger. Und so etwas habe ich auch auf dem Herzen, und zwar im Hospiz. Meine Mutter ist 72 gewesen und Lungenkrebs erkrankt gewesen im Endstadium und musste ins Hospiz gehen damals. Und wir hatten dort auch gehofft auf ein würdiges Sterben und eine gute Behandlung und haben schlimmste Sachen erlebt, die mich bis heute nicht loslassen. In dem Hospiz? In dem Hospiz. Wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt 3 Jahre her. Ja, was? Das ist, aber dennoch ist es innerlich in mir, trotz der 2 Jahre Therapie, kann ich das einfach nicht richtig abschütteln sozusagen. Ich wollte auch später von dir, wenn ich dir das erzählt habe, wissen, ob du sagen würdest, ob ich noch was unternehmen soll oder ob ich es dabei belassen soll. Okay, erzähl mal, was passiert ist. Es ist so gewesen, dass meine Mutter eigentlich erst im Endstadium, eben als sie so in die Hospizzeit kam, auch geistig ein bisschen nachließ, sprich sie wurde etwas dement, was oft ja vorkommt in so einem schlimmen Stadium, und sie war dann inkontinent geworden und musste Windeln tragen. Ich war aber sehr viel im Hospiz, auch mit meinem Mann, weil ich mir freigenommen hatte. Das war schon mal nicht gerne gesehen und wurde auch gleich von der Heimleiterin, wurden daraus zitiert und wurde gesagt, also das ist nicht gut, der Sterbende muss sich abnabeln, das sei wie eine Geburt, die brauchen viel Zeit und Ruhe, man solle nicht so viel anliegend sein. Gut, das haben wir uns gar nichts bei gedacht. Eines Morgens kam ich und meine Mutter weinte. Was schon schlimm genug ist, ich sag nur mal zwischendurch, was schon schlimm genug ist, aber erzähl mal weiter. Ich kam, meine Mutter weinte und sagt, ich habe Schmerzen, sag ich, was tut dir weh, kriegst du keine Luft, drücken die. Nein, seelische Schmerzen. Was ist passiert? Ich habe in die Hose gemacht und ich bin auch schon dafür bestraft worden. Sie haben mich schon gehauen und ich bin auch kalt abgeduscht worden. Aber mir ist das ja so peinlich. Du glaubst nicht, das war schlimmer wie der Todesmoment, dass mit das seelische Schmerzen. Ich bin da raus, bin zur Heimleitung. Ich bin zu den Schwestern. Ich habe erstmal keine Antwort bekommen. Dann kam die Schwester und hat gesagt, ja, das stimmt. Meine Mutter hätte mehrfach die Windel ausgezogen und sie hätte die Nerven verloren. Sie hätte sie verhauen und auch kalt abgeduscht. Die hat sogar gesagt, dass sie die todkranke Frau verhauen hat. Die hat sie verhauen. Ich wollte umziehen mit meiner Mutter, aber sie war nicht mehr transportfähig. Ich hatte dann diesen Arzt, der da im Hospiz tätig war, angesprochen, hat gesagt, dass das, was da los ist und wie man da gegen ankommen kann. Nein, das sei eine seriöse Heimleitung und es kam kein Ankommen. Am nächsten Tag kam ich, meine Mutter hat einen blauen Zeh gehabt, einen blutigen. Da sagte sie, ich bin die Treppe runtergefallen, sag ich, Mama. Gehe ich zur nächsten Schwester, sagt die, ja, wer da rumlaufen kann und sich ausziehen kann, der kann auch die Treppe runterfallen. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Das war aber nicht der einzige Fall, sondern auch ein anderer Mann, der hatte Besuch bekommen, der ist ein Gemeinschaftsraum, das kann man aufsuchen, wenn man noch transportfähig ist oder laufen kann. Der wurde rausgeschmissen, weil die Schwestern sich da was zu sagen hatten. Da wurde ein Zettel dran gehängt, dass es unerwünscht ist, wenn da Besucher kommen, mit den Gästen da drin sich aufhalten. Der Mann war so eingeschüchtert, der hatte Angst. Den musste ich beruhigen. Der hatte regelrecht, war der eingeschüchtert nur noch, ja. Wie lange hat deine Mutter da gelegen? Ja, du wirst es nicht glauben. Die Heimleiterin sagte am ersten Tag, zwischen 3 und 28 Tagen ist das Ziel erreicht. So hat sie das gesagt. Und am 28. Tag ist meine Mutter verstorben. Ich hatte das an dieser Nacht gemerkt, dass es einfach deutlich schlechter wurde. Ich habe. Entschuldigung, ich unterbreche dich mal ab und zu ein bisschen, damit ich noch ein paar Fragen stellen kann. Ja. Durftest du denn in den letzten Tagen dann öfter bei ihr sein? Ich durfte bei ihr sein, aber sie wollten nicht, dass ich nachts da bin. Und ich weiß aber, dass es in Hospizen möglich ist, dass man nachts da drin bleiben kann, wenn es wirklich sehr schlecht ist. Ja, natürlich. Wenn eine Patient Ruhe braucht, verstehe ich das auch. Ich bin selbst Arzthelferin. Ich bin nicht fachunfremd. Also ich würde niemand belagern, der seine Ruhe braucht. Mhm. Meine Mutter hat auch deutlich gesagt, lass mich jetzt mal in Ruhe oder komm halt die Hand oder so. Das hat sie mir gesagt. Und sie wollte auch, dass ich bei ihr bin, wenn sie stirbt. Das hatte sie mir immer gesagt. War ja. Das dann so? Warst du bei ja, ihr? Das ja, das war, du wirst es nicht glauben, ich war so. Die Schwestern haben es dann doch mir möglich gemacht, dass ich da übernachtet habe. Und ich war in der Todesnacht da. Und Deine Mutter denn in den Tagen, bevor sie gestorben ist, war sie dann noch relativ klar oder zwischendurch mal klar? Sie war dann runtergeknüppelt von Beruhigungsmitteln, die dort ihr verabreicht wurden, die auch von dem Arzt eigentlich gar nicht avisiert waren, die auch durch die Heimleitung, das war auch eine Pflegeleitung, die hatten sie zugeknüppelt, die war nicht ansprechbar. Das heißt, sie hätte gar nicht dir noch weitere skandalöse Dinge sagen können? Zum Schluss nicht mehr. Zum Schluss habe ich nur gesehen, sie hatte so einen Strampelanzug an, dass sie sich nicht mehr die Hose ausziehen konnte, die Windel, da war dann das Bein ein bisschen eingeklemmt mit dem Reißverschluss, solche Sachen, ja, einfach auch Quälereien, ja, was nicht sein muss. Sie konnte sich zum Schluss nicht mehr mitteilen. Als deine Mutter dann verstorben war, wie haben die sich da dir gegenüber verhalten? Die Schwester, die ich gerufen hatte, fing an zu lachen und hat gesagt, ach, sehen Sie, es war doch gar nicht so schlimm. Ist es doch rumgegangen. Ich saß da wie ein, ich kann dir nicht sagen, mir ist bald das Herz rausgerupft worden. Ich gehe jetzt mal erstmal davon aus, dass das ein ganz schlimmer Ausnahmefall war. Ja, es ist auch so, dass ich das zur Sprache gebracht habe. Ja, all das, was ich kenne und mitbekommen habe bisher, all dort gibt es so etwas natürlich überhaupt nicht. Wenn so etwas vorgefallen ist, muss man das an die große Glocke hängen. Hast du das wollte ich dir sagen. Ja, ich bin, ich war in vollster Trauer. Die Mutti war noch nicht unter der Erde. Sind wir zum Landesverband von Caritas, die Hauptstelle, die dafür zuständig war. Und die haben auch mit der Heimleitung, mit dem Hauptheimleitungsverteiler, haben wir uns zusammengesetzt. Und das ist alles auf den Tisch gekommen. Und diese Dame Heimleitung, die ist entlassen worden. Und die Schwester, die das auch gemacht hat mit dem Hauen und Abduschen auch. Das ist zwar gut, aber ich weiß nicht, ob das langt, weil diese Caritas-Stelle hat mir gesagt, ich soll bitte nicht gerichtlich vorgehen, damit nicht das Hospiz, was hier noch im Ort ist, dann einen schlechten Ruf bekommt oder Nachteile. Und deswegen habe ich keine Klage mehr angestrebt. Aber keine Ruhe. Ja. Ich finde keine Ruhe, weil das war so. Mir ist natürlich klar, dass die das so gesagt haben. Sagen wir so, ich wäre gerichtlich vorgegangen. Betreuer, die so etwas tun, gehören vor Gericht. Punkt aus. Auch wenn das image-schädigend für das dort ansässige Hospiz ist, dann ist es halt image-schädigend. Da gibt's kein Pardon. Das brennt mir seit Jahren, das will ich dich schon so lange fragen, weil es ist zwar jetzt 3 Jahre rum, aber ich meine, der Fall ist aktenkundig und es ist ja auch zugegeben gewesen, also sonst wäre die Dame ja nicht entlassen worden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Nachhinein das noch machen kann. Ich finde irgendwie keine Ruhe. Ja, ich finde das so schlimm, was da gewesen ist. Das sehe ich ganz genauso. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist im Nachhinein. Da solltest du dich schlau machen. Wir können uns gleich auch noch ein bisschen schlau machen, rufen dich nochmal an. Nur noch eine persönliche Frage an dich. Ja. Als das allererste Mal passiert ist mit dem Schlagen und mit dem Kaltduschen, war sie schon eine Woche da. Ja, warum hast du nicht Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, dass deine Mama, auch wenn sie schon so schwer krank war, da rauskommt? Ja, das frage ich mich jetzt auch, wenn du das so sagst, ja. Sie war halt so weit vom Transport her auch gar nicht mehr transportfähig sozusagen. Ich habe sie ja auch selbst gefragt. Ich habe gesagt, sollen wir umziehen? Mhm. Dann hat sie gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende meiner Kraft, lass es bitte. Mhm. Ich wollte dann halt auch nicht gegen ihren Willen verfahren, weil ich habe ja wirklich so gut es geht rund um die Uhr sie betreut, bis sie immer gesagt haben, sie wollen halt, dass wir nicht da sind. Ich, ne? Das, ich hätte natürlich, frage ich mich heute auch, hätte ich da was ändern können. Aber im Nachhinein, du warst ja auch in einem Schockzustand. Allein schon deshalb, weil dann deine Mama stirbt, da ist man schon gar nicht mehr so richtig zurechnungsfähig und handelt vielleicht nicht so wie klug hinterher. Und dann sagt die Mutter auch noch, nein, ich will nicht weg. Also das ist alles schon sehr kompliziert. Ein sehr schlimmer Fall, finde ich sehr skandalös. Ich finde, sowas muss man benennen. Und wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen, um überlegen und dir zumindest einen Rat geben, wo du dich schlau machen kannst, ob man das im Nachhinein nicht doch nochmal justiziabel machen sollte. Ich finde schon. Gut, liebe Diana, das war mir mal wichtig. Ich danke dir. Du legst auf, wir melden uns gleich. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Stefan, 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Ich bin da ganz geschockt von dem, was ich gerade gehört habe. Ja, was soll man sagen? Also, die Lebertransplantation hat tatsächlich mein Leben verändert. Ah, nee. Ich hatte gerade gesagt, ich bin noch ganz geschockt von dem, was ich gerade gehört habe. Also nur gerade? Oh Gott. Ja, sorry, ich habe es mitbekommen. Es ist auch schockierend, doch. Ja. So, jetzt aber zu dir. Da geht es um eine Lebertransplantation. Ja, genau. Erzähl mal. Ja, wie soll ich anfangen? Also, ich bin seit 2004 ungefähr war das, bin ich an einer Autoimmunhepatitis, wie sich das mittlerweile schimpft, erkrankt. Wie kriegt man sowas? Ja, erbliche Sache hieß es. Es wird wahrscheinlich durch die x-te Generation übertragen worden sein, heißt es. Mhm. Oder auch andere Wege. Wo es denn jetzt exakt herkommt, konnte mir keiner mehr sagen. Also, pubertierender junger Mann und so eine schwere Erkrankung. Richtig. Ja. Und dann? Ja. Also, wie es halt festgestellt worden ist, wurde ich erstmal auf Cortison auf Höchstdosis eingestellt. Das waren wirklich 60 Milligramm, glaube ich, pro Tag. Mhm. Bin aufgeschwemmt ohne Ende an allen Ecken und Kanten. Also, die Hautrisse an dem Körper sprechen heute noch davon, dass das da war. Mhm. Ja, und dann auf einmal hieß es dann, dass mir relativ zügig schlecht geworden ist, muss man so zu sagen. Also wirklich kotzschlecht. Und dass ich dann ins Krankenhaus eingeliefert worden bin. Mhm. Und dort wurde dann vor Ort festgestellt, dass die Leberzirrhose schon richtig im Gange ist. Boah, das ist ja Wahnsinn, bei so einem jungen Menschen. Ja eben, das ist es ja. Das ist das auch, was nachher die Leute auf der Kur ziemlich geschockt hat. Ich mit 22 zu dem Zeitpunkt sitze dort zwischen Leuten, die 70 und 80 sind, was man so zu sagen. Also als man das entdeckt hat, um mal noch ein paar Zahlen mal klar zu nennen, da warst du wie alt? Also ich hatte angefangen halt, ja, mit 22 war das, ja richtig. Da war die Transplantation. Vorher erkrankt ich mein, mit 19. Genau. Mhm. Ja. So, und transplantiert bist du worden dann vor 2 Jahren? Richtig. Ja. Wie geht es dir jetzt mit der Transplantation? Mir geht es jetzt komischerweise blendend, um das mal so zu sagen. Ja, also dafür, dass das so ein harter Eingriff war, ja, geht es mir blendend jetzt mittlerweile. Es läuft alles wieder perfekt, alles wieder im Griff, was vorher halt nicht der Fall war. Ne? Mhm. Ich rekonstruiere das nochmal. Im Jahre 2004 waren die ersten Anzeichen da. Richtig. So kann man es sagen. Mhm. Und dann hat sich das so entwickelt, wie du es gerade erzählt hast. Wie lange hast du auf eine neue Leber warten müssen? Ich gehöre wirklich zu den ganz großen Glückspilzen. Ich hatte eine Woche Wartezeit. Ach, das ist ja grandios. Das ist eigentlich unglaublich, um das mal so zu sagen. Normalerweise ist die Wartezeit wirklich deutlich länger. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt relativ jung war und halt die Leber schon sehr runter war, ging das relativ zügig. Jetzt ist das ja so, wenn man transplantiert ist, ist die Sache damit ja leider nicht so abgeschlossen, wenn es gut gelaufen ist, sondern man muss ja ständig und permanent starke Medikamente nehmen. Ja, also mir kommen sie jetzt nicht sehr persönlich sehr stark vor, um das mal so zu sagen. Für mich sind das einfach nur ein paar runde Pillen, die ich nehme und gut ist. Ne? Ja. Wie verträgst du sie? Verträgst du sie auch gut? Ja, ich vertrage sie sehr gut. Ich wurde direkt nach der Transplantation halt auf das neue Medikament umgestellt. man muss dazu wissen, es gibt in der Lebertransplantationssache zwei Medikamente. Das eine muss morgens und abends eingenommen werden und das andere, was ich jetzt nehme, ist halt eine Tagesdosis. Ah ja. Das erleichtert deutlich das Leben. Kann man denn jetzt, nachdem du gut transplantiert wurdest und du die Medikamente gut verträgst, kannst du ein normales Leben, einen normalen Alltag leben? Ja, ganz klar. Ich kann einen ganz normalen Alltag leben, ich bin komplett normal belastbar, stehe jetzt auch halt glücklicherweise wieder mitten im Leben drin. Und es ist alles, als ob ich das nicht hätte. Das ist wirklich schon verdrängt. Du fühlst dich auch vollkommen gesund. Ja, ich fühle mich auch komplett gesund. Ja. Auch Gewicht, es ist alles, als ob nichts wäre. Und als ob nie etwas gewesen wäre. Richtig, als ob es nie gewesen wäre. Nur auch die Narben zeugen davon, um das mal so zu sagen. Aber ich meine, das ist ja ein grandioser medizinischer Erfolg. Wenn es genau so ist, so sollte es ja auch sein, im besten Falle. Eben. Wie ist denn das? Darfst du auch mal ein Glas Wein oder ein Bier trinken? Sagen wir es mal so, die Ärzte sehen es natürlich nicht so gerne, auf offizieller Seite. Allerdings haben die mir während der Kur die Ärzte gesagt, wenn ich theoretisch am Abend mal eine Flasche Bier trinken würde oder halt ein Glas Wein oder so, wäre das nicht das Dramatischste. Ich vermeide es natürlich, weil ich genau weiß, ich nehme die Medikamente auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Alkohol muss nicht sein. Aber Silvester mal so ein Glas wegzutrinken oder auch so mal alle, sagen wir mal 3 Monate mal eine Flasche Bier oder so. Ja. Gut. Und wenn es nur das ist, auf das du verzichten musst, damit kann man ja sehr gut leben. Also, ne? Wenn es nur der Alkohol ist. Da kann man mit sehr gut leben. Ich muss auch nichts anderes beachten, großartig, sagen wir es mal so. Ja. Selbst gesund, also ernährungstechnisch oder so. War nichts. Wie lange wird diese, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, wie lange wird diese Leber halten? Wie lange kannst du sie behalten? Das kann mir keiner versprechen und keiner sagen. Jedes Jahr, die ich die länger trage, ist es unwahrscheinlicher, dass es abgestoßen wird. Aber das Restrisiko, dass es tatsächlich nochmal schief läuft, ist gegeben. Mhm. Das wird auch dauerhaft bleiben. Ja, nehmen wir mal an, die Akzeptanz des Körpers ist sehr groß. Kannst du mit dieser Leber rein theoretisch 80 Jahre alt werden? Von der Theorie her ja. Aber ich denke eher, meine Lebenserwartung wird, glaube ich, eher bei 76 Jahren liegen, um das mal so zu sagen. Das war so der letzte Info, die ich so bekommen habe. Bei 76? Aber von der Theorie her wäre es möglich. Ja, ja. Kann man eigentlich auch nochmal transplantiert werden, falls es dann doch zu dem schlimmen Fall kommt, dass der Körper sie abstößt? Ja, ich habe gehört, das ist möglich. Dadurch, dass ich halt auch auf der Kur mehrere Leute kennengelernt habe, da habe ich auch die Story gehört gehabt von einem, der dann tatsächlich nach der Lebertransplantation sich direkt wieder mit Bier volllaufen lassen hat. Und der hätte sofort wieder eine neue bekommen, das mal so zu sagen. Ja, so einfach ist also es ja also relativ nicht. Einfach, um das mal so zu sagen. Ja, das ist... Zwar ein bisschen widerspenden, muss ich sagen, aber... Jetzt bist du ja mit deinen jungen Jahren dem Tod von der Schippe gesprungen, das kann man so sagen. Richtig, das kann man total sagen. Ja, du wärst gestorben, wenn es kein Spenderorgan gegeben hätte. Richtig. Wie ist das für dich? Wie denkst du heute anders über das Leben als vor deiner Erkrankung? Ja klar, ich denke komplett anders darüber. Man merkt jetzt auch, dass man das Leben mehr in Zügen genießen muss, dass man... mehr für sich tun muss auch gleichzeitig, ne? Was meinst ich lebe du? Jetzt also, was meinst du mit mehr lebe, für sich tun? Ja, das heißt, auch ein bisschen auch darauf achten, was man tut und sich auch mal zwischendurch mal zurückziehen muss und auch mal wieder darauf besinnen muss, dass man lebt und dass man dieses Glück besitzt zu leben. Denkst du manchmal an den Menschen, der dir diese Leber, dieses Organ gespendet hat? Nein, ich hatte mit Absicht aufgehört, darüber nachzudenken, weil es gäbe ja noch die andere Version, darüber nachzudenken die ganze Zeit und sich dann den Gedanken zu machen, derjenige wäre für einen gestorben. Wobei das ja natürlich absoluter Quatsch ist. Das ist natürlich absoluter Quatsch, ja. Weißt du etwas über die Eckdaten dieses Menschen, wie alt er war, welches Geschlecht er hatte und so weiter? Ich weiß so gut wie gar nichts. Ich weiß nur, dass er entweder Franzose oder Niederländer war. Das ist das Einzige, was ich so am Rande noch mitbekommen habe. Die Leber wird ja sowieso per Flugzeug eingeflogen, also per Hubschrauber, eher gesagt. Von daher, ich weiß noch nicht mal, woher sie ist, wer er ist oder ähnliches. Gab es am Anfang so Momente, dass du darüber nachgedacht hast, wie merkwürdig, da ist jetzt in meinem Bauchraum ist etwas aus einem fremden Körper, was für mich wiederum lebenswichtig ist? Ja, ich glaube, die Zeit nach der Transplantation relativ direkt. Weil ich lag ja lange Zeit alleine auf dem Zimmer aufgrund eines anderen Krankenhausviruses, den ich mir noch parallel dazu eingefangen habe. Ach, das auch noch. Ja, das heißt, ich lag nach der Isolationsstation. Ach du lieber Himmel, wie lange warst du denn insgesamt? Ja? Ja, da lag ich insgesamt 4 Wochen. Mhm. Und da habe ich mir natürlich dann Gedanken drüber so machen können. Ne? Mhm. Familie auf der einen Seite relativ weit entfernt, weil ich wurde in Essen transplantiert und meine Familie wohnte zu dem Zeitpunkt oder wohnt jetzt auch immer noch halt in Simmerath, nähe Aachen. Mhm. Mhm. Und das war damals halt nicht möglich, mal eben schnell nach Essen runterzukommen, weil kein Auto vorhanden war, gar nichts. Was war das Schlimmste für dich während dieser Krankenhauszeit? Ja, wirklich dieses einsame Dasein. Die Einsamkeit. Mhm. Ja, das war wirklich das Schlimmste, weil man sich dann ja auch erstmal dann bewusst geworden ist, was ist hier eigentlich abgelaufen, was ist passiert und dass man es eigentlich in dem Moment überlebt hat. Ne? Ja, aber du hast es überlebt und du hast es sehr gut sogar überlebt, wie du uns das gerade geschildert hast. Das ist eine tolle Sache. Das ist ein großes Glück, Stefan. Und, ich hoffe sehr, dass diese Leber dich, also nicht 76, mindestens 86 Jahre alt werden lässt. Wenn nicht noch ein paar Jährchen mehr. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, ich möchte auch hoffen. Ja, danke dir. Stefan, danke, dass du angerufen hast und uns von dir erzählt hast. Und wie gesagt, alles, ja, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke dir. Ne? Ciao. Tschüss. Um 1.31 Uhr haben wir. Und um diese Zeit ist Spike hier. Spike ist 30. Hallo Spike. Ja, hallo. Grüß dich, Lomian. Hallo Spike. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist einfach alleingelassen werden nach der Entlassung, ne? Aus dem Gefängnis? Richtig. Ja. Du warst im Gefängnis? Ich war lange Zeit im Gefängnis, 9 Jahre. 9 Jahre? 9 Jahre. Hintereinander? Durchgehend. Durchgehend, warum? Ja, da war 7-facher Raub, ne? 7-facher Raub? Und eine versuchte Tötung. Mhm. Also heftig. Ja, extrem heftig. Ja, da ist die Mutter noch gestorben, ne? Ich bin Einzelkind. Ja, dann hieß es halt die ganzen letzten 6 Jahre kein Besuch, keine Briefe, war also komplett auf mich allein gestellt, ne? Mhm. Noch eine Frage zur Tat, versuchte Tötung, was war das? Ja, da war ich damals mit meiner Freundin in der Diskothek gewesen und da war ein Marokkaner gewesen, er hat dann halt versucht, meine Freundin anzugraben, sie hat ihm auch mehrmals zu verstehen gegeben, dass sie halt in Begleitung ist. Ja, als er es nicht verstanden hat, bin ich dann halt hinzugekommen, habe ihm halt gesagt, hör mal, so läuft das nicht. Ja, und als wir dann vor der Tür gegangen sind, hat er mich mit dem Messer angegriffen, dass ich ihn dann halt abgenommen habe und ihm selber zugestochen habe. Wohin hast du gestochen? Ja, quasi ist es Fakt, dass 1,5 Zentimeter von der Herzschlagader, ne? Mhm. Das war jetzt nicht bewusst, ne? Mhm. War einfach nur, ich war alkoholisiert und ja, normal bin ich kein aggressiver Mensch. Ne? Mhm. So ist es. Ne? Ist dieser Mann wieder richtig gesund geworden? Der Mann ist wieder richtig gesund geworden. Ich habe auch eine Narbe im Gesicht dadurch habe eine Narbe im Gesicht, weil er hat mir halt vorher das Messer durchs Gesicht gezogen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und aufgrund dessen, dass ich halt ein bisschen Kampfsport kann, habe ich halt, Warst du ihm überlegen und konntest ihm das Messer abnehmen? Ich habe nur noch reagiert. Ne? 7-facher Raub? Was hast du geraubt? Ja, das war halt damals Koop, Geldboten, Juweliere. Mhm. Ne? Also ich bin Einzelkind und habe irgendwo immer einen Bruderersatz gesucht. Ne? Mhm. Somit, sag ich mal, durch die ganze, durch die ganzen Anti-Aggressionstraining, soziales Training, alles das, was mir aufgelegt wurde, habe ich ja auch getan. Das hast du alles während der Zeit im Knast gemacht. Richtig. Sagen wir nochmal, was du gerade erzählt hast, dann während du im Knast gesessen hast, ist deine Mutter gestorben. Richtig. Was natürlich ein schlimmer Schlag ist. Denn wenn du Einzelkind warst, gehe ich mal davon aus, dass deine Mutter ein sehr wichtiger Bezugspunkt in deinem Leben war, wenn nicht der wichtigste. Der einzigste, richtig. Der einzigste. Mhm. Was ist mit dem Vater? Ja, Vater, der ist halt früh durch einen Unfall ums Leben gekommen. Mhm. Ja, und ich habe dann noch halt Onkels, 2 Stück. Einer ist unten in Bremen, Oldenburg. Aber da ist nichts mit engem Kontakt und mit Hilfe oder so. Ja, aufgrund der langen Geschichte, die jetzt halt gelaufen ist, ich bin jetzt gerade, wie gesagt, dreieinhalb, vier Monate draußen. Ja, hast du noch nicht gesagt, aber dann wissen wir das jetzt. Vier Monate draußen, ja. Hatte ich da gerade einem Kollegen gesagt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt vier Monate draußen. Mhm. Ja, und ich denke mir, die wollen auch erstmal was sehen, dass ich wirklich jetzt den Bogen gekriegt habe. Ne? Also, das ist jetzt, du bist fast neun Jahre im Knast, hast heftige Sachen gemacht. Noch eine Frage zu den Taten. Wie denkst du über die Taten? Absolut, gibt's gar kein Sprechen drüber. Und unterste Schublade, ne? Du bereust das. Aber selbstverständlich. Neun Jahre im Knast, schlimme Taten hinter dir, Mutter gestorben und jetzt seit vier Monaten draußen. Was hast du jetzt in diesen vier Monaten gemacht? Ja, ich habe versucht, mir jegliche Hilfe zu holen. Und heißt, sprich, der erste Gang zum Arbeitsamt, dann halt Wohnungssuche etc. pp. Hast du eine Wohnung? Ich bin dank meiner Freundin. Oh, du hast eine Freundin? Ja, ich habe meine Freundin kennengelernt und... wo hast du die kennengelernt? Wann und wo? Durch Briefkontakt erst. Mhm. Als du im Knast, als du im Knast gesessen hast? Richtig. Ah ja. Na, dann haben wir uns halt getroffen einige Male und es hat halt gepasst. Ne? Briefkontakt, wie ist die auf dich aufmerksam geworden? Ja, indem ich auf ihre Anzeige nicht gemerkt habe. Und jetzt wohnst du bei der Freundin? Jetzt wohne ich bei der Freundin in Düsseldorf. Ja. Was ist mit Arbeit? Tja, da ist jetzt quasi, ich habe jetzt ich habe Bewerbungen jetzt in diesen quasi vier Monaten, habe ich knapp 15 Bewerbungen geschrieben. Mhm. Und es hieß immer wieder aufgrund meiner Vorgeschichte schwer vermittelbar. Mhm. Ne? Obwohl ich Klempnergeselle bin, ich bin Klempnergeselle, weil ich habe ja innerhaft habe ich meinen Gesellenbrief gemacht. Ah, ja. Bin Schweißer, habe alle sieben Schweißerbriefe. Mhm. Ne? Mhm. So, und jedes Mal, wenn es dann hieß, Führungszeugnis, haben die halt nicht. Ist klar. Wenn die fragen die eigentlich oder steht das in dem Führungszeugnis drin, was du angestellt hast? Ja. Also weiß man genau das und das wegen schwerem Raub und versuchter Tötung und so weiter. Es steht da alles schwarz auf weiß. Richtig. Hm, verstehe. Immerhin, du hast in der Haft, hast du die den Gesellenbrief als Klempner gemacht. Ja. Und du hast gerade irgendwas gesagt von Anti-Aggressionstraining auch? Komplett, ja. Komplett. Alles. Gibt es dafür auch Bescheinigungen? Ja, da habe ich sämtliche Bescheinigungen vorgelegt, habe auch sämtliche Bescheinigungen, aber Domian, weißt du, was mich eigentlich so wirklich extrem aufregt, ist, dass wirklich, ich meine, jetzt ist mir klar, dass aufgrund vieler Erfahrungen von den ganzen Leuten, die sie gemacht haben, mit Gefangenen oder Nicht-Gefangenen oder halt krummen Leuten, ne, aber es gibt immer wieder Leute, die sich auch geändert haben. Ja, absolut, das weiß ich, das weiß ich, ja. So. Aber du verstehst natürlich, dass die gebremst sind, die Leute. Ja, aber wenn du dann da stehst und ich bin nicht wirklich ein aggressiver Mensch, also ich kann mich artikulieren, ich bin wirklich, ich gehe wirklich mit fast Samthandschuhen an die Leute dran und sage denen, dass ich einfach nur die Chance haben möchte, auch selbst wenn es nur ein Praktikum ist, ohne Bezahlung, möchte gerne zeigen, dass ich was drauf habe. Weißt du, bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich sehe das wie du. Ich finde auf der einen Seite, dass wenn jemand richtig Mist gebaut hat, gehört er sehr hart bestraft. Ja, und auch lange bestraft. Aber wenn die Strafe vorbei ist, dann muss auch ein jeder Mensch wieder eine ordentliche Chance bekommen. Und er muss die Möglichkeit für einen Neustart haben. Und daran mangelt es in Deutschland wirklich, da gebe ich dir recht. Und es mangelt auch an Hilfeleistungen des Staates für die Wiedereingliederung von ehemaligen Strafgefangenen. Das ist ein großes Manko, finde ich. So, und ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, ob du davon gehört hattest, wir waren, ich habe auf Düsseldorf, auf Ulm gesessen, in der JVA. Mhm. Die haben ja den Umzug gemacht nach Ratingen. Mhm. Wir haben ein ganz neuer Knast aufgebaut, mit aufgebaut und dann hieß es, ja gut, wir machen Ausgänge und wir unterstützen dich. So, da habe ich den Knast damit aufgebaut. So, und ich habe weder einen Ausgang bekommen, ich habe weder irgendwie eine Vorbereitung zur Entlassung bekommen, mhm. eine Wohnung hätte suchen können. Das heißt, auf Deutsch, hätte ich jetzt diese Frau nicht, mhm. ich mir ein Zelt nehmen können, dann hätte ich mit dem Zelt irgendwo Ja, ist mir schon klar. Das ist für dich ein großes Glück, dass du die Freundin hast und von da aus den Start organisieren kannst. Hättest du sie nicht, wärst du wahrscheinlich obdachlos. Hallo? Ja. Ja, ne, dann wärst du wahrscheinlich obdachlos, wenn du sie nicht hättest. Richtig, komplett, richtig. Mhm. Das war ich ja die ersten zwei Wochen, weil ich wollte der Frau ja auch nicht sagen, dass ich bin jetzt quasi ohne dich aufgeschmissen, weil wir sind ja, okay, man ist ein Mann, man möchte ja auch irgendwo seine Leistung erbringen. Mhm. Ne? Mhm. Aber die Frau ist halt so objektiv gewesen und hat die Sache mit klaren Augen gesehen, dass da halt nicht wirklich, ja, dass nicht leicht ist. Ne? Ich verstehe. So, aufgrund ihres Vertrauens konnte ich jetzt froh sein, dass ich nicht auf der Straße hänge. Absolut, ich verstehe. So, jetzt sagen wir nochmal, du bist Installateur-Geselle. Ich unterstreiche das nochmal. Und du bist Schweißer. Schweißer, ja. Wie nennt man das? Auch Geselle? Oder wie nennt man das? Nö, ich bin ein ganz normaler Schweißer. Ganz normaler Schweißer. Ich sag's nur nochmal so ganz laut hier so ins Mikrofon und in die Kamera. Ja. Es gibt ja vielleicht auch Firmen, die gerade Schweißer oder Installateure brauchen. Darauf hatte ich ja gebaut, Domian. Ja, pass mal auf. Ja. Wir sind ja keine Vermittlungsbörse, aber in Ausnahmefällen, finde ich, kann man das machen. Ist das auch richtig so? Ja. Spike, du hast dich geändert, das ist das Wichtigste. Und du bereust, was du gemacht hast. Selbstverständlich. Und du bist 30 Jahre alt und willst ein neues Leben anfangen, hast eine gute Frau an deiner Seite und willst vielleicht auch irgendwann mal Familie gründen. Mit Sicherheit. Ja, so. Sollte bei uns irgendwas eintrudeln, kriegst du natürlich Bescheid. Das wäre super. Mach dir keine zu großen Hoffnungen, aber eine kleine Chance ist es vielleicht. Ich werde nicht aufgeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall, nee, das darfst du auch nicht. Das hast du so viel durchgemacht, jetzt wirst du auch schön tapfer weiter baggern und kämpfen. Und ich wünsche dir sehr viel Glück und alles Gute und viel Erfolg dafür. Domian, ich danke dir und wünsche dir auch noch alles Gute und danke schön. Weiter erfolgen. Dankeschön, lieber Spike. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Sarah, 19 Jahre. Guten Morgen, Sarah. Hallo, Julian. Hallo. Hallo, Sarah. Du klingst aber weit weg. Ja? Ja, rufst du aus dem Ausland an? Nee. Jetzt kommst du näher. Ah, okay. Sehr gut, ja. Sarah, ja. Du hast mich angerufen. Genau. Warum? Ja, weil ich habe mit 17 Jahren auf einmal glücklicherweise meine Haare verloren. Mhm. Und ja, dann ist so einiges passiert in meinem Leben. Also hat sich so ziemlich viel verändert. Und also du hast die Haare büschelweise verloren mit 17? Genau. So ganz von alleine? Du warst morgens auf und da lag ein Büschel Haare im Bett? Genau, richtig. Was war denn da passiert? Hattest du ein Schockerlebnis, was Traumatisches erlebt? Ja, also das war schon was Psychisches. Auch, aber das war jetzt kein direktes Schockerlebnis. Was war denn das? Also ich hatte damals einen Freund und habe mich irgendwie immer zu dick gefühlt für den. Mhm. Und habe dann versucht abzunehmen und habe dann so eine Radikaldiät gemacht. Also am Tag habe ich nur eine Avocado gegessen. Mhm. Wie viel hast du denn da gewogen, als du dachtest, du seist zu dick? 48 Kilo. Oh, weia. Das ist natürlich ganz schön fett. Das ist ja Wahnsinn. Mit 48 Kilo hast du dich einer solchen Tortur unterzogen? Genau, ja. Und dann, wie ging das weiter? Ja, dann habe ich natürlich ganz viele Vitamine, Mineralien und alles verloren. Also der Körper hat gegen sich selbst, sag ich mal, gekämpft. Und dann hatte ich eine Erythrozytenanämie bekommen. Und ja. Wie weit ging das Gewicht runter? Das ging auf 44 Kilo runter. Bei welcher Größe? 1,58. Mhm. Und dann? Und dann ging das los auch mit den Haaren? Genau, ja, dann ging das immer weiter. Also das waren dann immer so kreisrunde Stellen, die immer ausgefallen sind. Und dann wurde es halt immer mehr und das, ja, bis ich dann gar keine Haare mehr hatte. Du hast wirklich regelrecht eine Glatze. Ja. Ja. Nun bist du 19 Jahre alt. Wie siehst du heute aus? Jetzt mittlerweile sind alle Haare nachgewachsen, außer eine Stelle, aber das sieht man gar nicht. Also das ist am Nacken, da ist dann noch eine Kahlstelle. Sind bei dir ausschließlich die Kopfhaare ausgefallen oder alle anderen Körperbehaarungen auch? Ja, alle anderen auch, außer also Wimpern und Augenbrauen, die sind teilweise ausgefallen. Mhm. Mhm. Stelle ich mir sehr beängstigend vor, wenn man das dann an sich so bemerkt. Du warst eh in einer labilen seelischen Lage und dann fallen dir auch noch so büschelweise Haare aus. Wie bist du denn damit umgegangen? Was hast du gemacht? Ja, also das war schon auf jeden Fall sehr schwierig, weil dann auch irgendwie in so ein Geschäft gehen zu müssen und dann eine Perücke zu kaufen und dann jeden Tag damit rumzulaufen. Also man ist total eingeschüchtert und fühlt sich einfach in jeder Situation total unwohl. Mit jemandem zu sprechen, vermeidet man. Hast du denn, als die Haare ausgefallen waren, hast du das als Warnsignal auch so kapiert und hast wieder angefangen zu essen? Nee. Nein. Nein, das war also erstmal gar nicht. Ich habe erstmal die ganze Zeit so weitergemacht und konnte mich irgendwie gar nicht davon erholen. Also, dass ich dann wieder normal gegessen habe, das war erstmal gar nicht drin. Und dieser Freund, für den du noch dünner werden wolltest, wie hat der sich verhalten? Ja, der hat gar nicht gemerkt, dass er das eigentlich so war, also Schmidt schuld war, so als Auslöser. Ja, und dann irgendwann ging das auch kurz danach in die Brüche mit der Beziehung. War er wirklich der Auslöser? Hat er irgendwann mal gesagt, du bist zu dick? Nee, hat er nie gesagt. Du hast dir das so eingebildet? Genau, ja. Ja. Und dann, als es immer schlimmer wurde, hat er sich dann auch von dir getrennt? Das war jetzt nicht der Grund, aber ja, also ich war auf jeden Fall in der Zeit alleine, wo das so schlimm war. Bist du dann in all der ganzen Misere dann irgendwann hoffentlich zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten gegangen? Ja, also ich bin zu mehreren Ärzten gegangen, auch speziell so Hormonärzten, um zu gucken, ob da irgendwie was mit den Hormonen nicht stimmt und so weiter. Und Homöopathen. Und der Homöopath konnte mir eigentlich am meisten helfen. Also der hat dann richtig erstmal herausgefunden, was mir alles fehlt und ganz viele Tabletten dann verschrieben und dass der Körper sich wieder aufbauen kann. Hat der dir denn auch seelisch helfen können? Du warst ja seelisch nur auch ziemlich unten. Ja, also der hat mir auch so pflanzliche Tabletten gegeben, die halt für die Seele sind. So das hat dir auch seelisch geholfen? Das hat mich ein bisschen bestärkt, ja. So, du bist jetzt 19, wie gesagt, die Haare sind wieder fast ganz da. Genau. Wie viel wiegst du? 48. 48, wieder so wie vorher. Ja. Und so dein Gesamtzustand, wie fühlst du dich? Also ich muss sagen, das mit dem normalen Essen ist immer noch nicht da. Also ich habe es bis heute noch nicht so ganz hinbekommen, irgendwie regelmäßig zu essen am Tag oder überhaupt mal am Tag eine warme Mahlzeit zu öffnen. Also manchmal esse ich nur irgendwie ein Brötchen oder so. Also es ist immer noch nicht so ganz gut alles. Hast du das Gefühl, dass es ist noch nicht gut, aber dass es bergauf geht? Ja, bergauf auf jeden Fall. Weil man ja natürlich dann auch so einen Erfolg sieht, dass die Haare wieder kommen. Ja, ja, genau. Ganz genau. Stärkt einen dann schon. Ganz genau. Ja. Jetzt ist die Frage, ob du es so alleine weiter meinst zu schaffen. Bist du immer noch bei diesem Homöopathen? Ja, also da gehe ich selten aber mal hin, aber dann guckt er das nochmal im Blut alles nach und so. Aber da hat man auch gesehen, dass die Erythrozytenzahl sich total vermehrt hat. Also das hat sich alles. Was hast du jetzt aus dieser Geschichte gelernt für dich? Ja, also natürlich, dass man irgendwie auch mal auf andere hören soll, weil zum Beispiel meine Eltern die ganze Zeit gesagt haben, ich soll jetzt mal wieder normal essen und mit dem Quatsch aufhören und so, aber ja, es war dann irgendwie einfach immer zu stur oder man hat dann auch Appetit natürlich verloren irgendwann. Mhm. Bist du denn heute wieder in einer Beziehung? Ja. Und läuft das gut? Ja, das läuft gut. Ja, das ist natürlich auch schon eine gute Grundlage, ne, um gesund zu werden. Glück ist immer gut. Wenn man glücklich ist, dann hat man auch Hunger. Ja, das stimmt. Liebe Sade, bin ich ja froh, dass das alles sich doch wieder ganz gut entwickelt hat bei dir. Ja. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Ja, vielleicht wäre das ganz gut. Wäre vielleicht nicht schlecht, finde ich auch. Liebe ja. Sarah, dann bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe, der Peter, das ist ja heute Nacht, der ruft dich gleich an. Alles ja, Gute wünsche ich dir und ja, gute Besserung Dank. Weiterhin. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Und hier ist Uwe. Uwe ist 43. Guten Morgen, Uwe. Morgen, Domian. Uwe. Ja. So. Entschuldigung, bin ein bisschen aufgeregt jetzt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass ich durchkomme. Macht nichts. Um was geht's denn? Ja, und zwar geht's um Folgendes. Und zwar, so, ich habe so das letzte Jahr so das Gefühl halt, dass ich total, also auch beziehungsgestört bin, weil mein Vater, der hat mich 10 Jahre lang, also aufs Übelste geprügelt, so, wo ich 4 Jahre war, bis ich 15 Jahre war und also immer auch mit Gegenständen. Der hat mir mit der Hand gehauen, also alles, was seine Hand gekriegt hat, sag ich mal, Besenstiele, Gabeln, Hundeleien, keine Ahnung, das hat sich halt über die ganzen Jahre so hingezogen. So sehr, dass du auch mal verletzt warst? Ja, natürlich, klar. Natürlich. Der hat mir manchmal 5, 6 Beulen auf den Kopf gehauen oder eine Gabel ins Bein gestochen und ich konnte aber auch nie mit jemandem drüber reden. Ich bin dann auch nie in die Schule gegangen. Und Was hat denn deine Mutter gesagt damals? Ja, gar nichts. Die konnte, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, die ist auch völlig hilflos oder also dass sie mich auch nicht beschützen konnte. So ein Beispiel zum Beispiel, ich war 10 Jahre und wir sind eine große Familie gewesen, ich habe noch 5 Geschwister. Hat er die und, auch so behandelt wie dich? Nein. Der hat nur mich geschlagen. So. Mhm. Und da war ich 10 Jahre und da war ein Abend, da hatten wir uns dann, weil meine Mutter hatte nichts gekocht und wir hatten uns was zu essen geholt, also von der Frittenbude. Und mein Bruder und mein Vater und ich, wir hatten das Gleiche. Und mein Bruder, so, der hatte also ein bisschen Fleischklops mehr auf dem Teller. Und mein Bruder, so hatte ich eh immer das Gefühl, dass der also mehr geliebt wurde und bevorzugt. Ja, und auf jeden Fall so, dann bin ich in die Küche gegangen, weil ich nochmal was holen wollte und habe dann so leise bei ihm vorbeigehen zu meinem Bruder gesagt, du verfressene Sau. Und mein Vater hat das dann mitgekriegt. Was hast du zum Bruder gesagt? Du verfressene Sau. Du verfressene Sau. Mhm. Ja, so leise halt. Mhm. Und mein Vater hat das dann mitgekriegt. Und ich kam dann wieder ins Wohnzimmer und habe mich hingesetzt. Und dann hat der so einen Klops von sich auf die Gabel genommen, hat mir den hingehalten und hat dann zu mir gesagt, hier, nimm den. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, du nimmst ihn jetzt. Da habe ich gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, ich zähle bis 10. Ja, habe ich gesagt, ist mir egal. Ja, dann hat er bis 10 gezählt, hat das Ding runtergenommen, ist aufgestanden, hat mir die Gabel im Oberschenkel reingestochen. Also ist direkt stecken geblieben, so meine Mutter am Schreien und meine ganzen Geschwister war direkt am Bluten. Ja, alles klar. Bin ich auf mein Zimmer gegangen so und... Wie, nicht ins Krankenhaus? Nein. Die Gabel in den Oberschenkel gerammt, das kann doch eine schwere... auch eine Blutvergiftung hervorrufen zum Beispiel. Ja, Domian, ich war 10 Jahre, ich hab dann auch gedacht, wie gesagt, meine Mutter, die hatte mir eine Entschuldigung dann für die Schule geschickt, also geschrieben und einen anderen Tag und auf dem Weg zur Schule habe ich die so gelesen und die habe ich dann gar nicht abgegeben. Da stand wirklich dann original drin, so mein Sohn Uwe konnte gestern nicht zur Schule kommen, da er eine Gabel im Oberschenkel stecken hatte. Und da habe ich Das stand in der Entschuldigung? Ja. Ja, aber was hat sie sich denn dabei gedacht? Spätestens da hätte sie doch hätte ja klar sein müssen, dass sie die Aufmerksamkeit der Schule auf sich zieht. Ja, heute sehe ich das genauso. Damals, ich war 10 Jahre so, irgendwann Kinder, habe ich mir gedacht, ey, das kannst du doch nicht abgeben in der Schule. Die stellen dann Fragen, die denken, ja, wer weiß, was zu Hause abgeht. Also quasi, ich habe immer... Also hast du die weggeschmissen, die Entschuldigung? Ja, klar. So. Also man kann so sagen, mein ganzes Leben so bis heute, teilweise muss ich auch lügen über meine Vergangenheit, so, weil ich mit niemandem darüber reden kann. Ich habe auch schon Therapie gemacht, jetzt 3 Jahre irgendwie. Das hast du gerade am Anfang gesagt, du glaubst beziehungsgestört zu sein aufgrund dieser Gewalt, die dir angetan wurde. Ja. Was heißt das? Du bist 43. Wie lang war deine längste Beziehung, die du bisher im Leben hattest? 6 Jahre. 6 Jahre. Und wie lange bist du jetzt alleine? Ich gehe mal davon aus, dass du alleine bist. 5 Jahre. Ja, und die letzte Beziehung ist auch kaputt gegangen halt mit meiner Ex-Freundin. Ich habe auch ein Kind mit der und keine Ahnung. Und mein Vater, der ist halt vor 3 Jahren gestorben und ich habe da auch keine Tränen nachgeweint. Ich war auch nicht auf der Beerdigung. Und meine Mutter, die hat ja auch ein Verhältnis einige Jahre. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, jetzt so im Erwachsenenalter, dass er gar nicht mein Vater gewesen ist. Und jetzt so nach dem Tod so, jetzt vor einem Jahr sind Briefe aufgetaucht, die hat meine Schwester irgendwo, wo keiner was von wusste, von meiner Mutter, von der Zeit, wo die mit dem Mann halt zusammen war. Und ich habe, das waren etliche, und ich habe die gelesen und dann... Das könnte sein, dass du einen anderen Vater hast. Ja. Aber sicher ist das nicht. Sicher ist das noch nicht. Ja, also die Antwort weiß ich nicht, die werde ich nicht mehr kriegen, aber ich sag mal, spricht vieles dafür. Gut, du kannst ja deine Mutter fragen. Meine Mama ist tot schon seit 12 Jahren. Ach, die Mutter ist auch schon tot, so lange? Ja, klar. Ach so. Seit 12 Jahren tot. Ach so, ich dachte, die Mutter würde noch leben. Ah. Nein, und Hattest du denn, nochmal auf die Mutter zu sprechen zu kommen, so im Nachhinein, hast du nicht auch Wut auf deine Mutter, dass die das so lange geduldet hat und dass sie doch nicht dazwischen gegangen ist? Boah, komischerweise nicht. Ich habe heute so im Erwachsenenalter eher das Gefühl, dass meine Mama auch irgendwo in so einem goldenen Käfig gesessen hat und auch nachher mit 63 Jahren halt gestorben sind. Die haben ja. War das wirklich ein goldener Käfig oder ist sie auch geschlagen worden von ihm? Die ist auch geschlagen worden. Ach so. Hinterher und dann da war ich 27 schon und dann kam die irgendwann auch runter, hat einen Augenring gehabt in neuen Farben, ne, und dann habe ich dann zu meinem Vater gesagt, bin ich ins Wohnzimmer, hat dann auch zu ihm gesagt, wenn du jetzt noch einmal die Mutter anpackst, so, dann schneide ich dir den Hals durch, wenn du schläfst. Das ist mir egal, dafür gehe ich dann auch den Rest des Lebens im Gefängnis halt. Also und, ganz, ganz, ganz viele schlimme Sachen passiert in der Vergangenheit. Völlig klar, dass man das sein ganzes Leben lang mit sich herumträgt. Und du hast es völlig richtig gesagt, Uwe. Das kann natürlich eine Ursache sein, wenn du auch nicht so gut mit Menschen oder in Beziehungen nicht klarkommst. Ich würde gerne jetzt meinen Psychologen einschalten. Ich finde, da muss eine fachkundige Beratung jetzt ran. Ja, also gerne, weil wie gesagt, ich habe jetzt auch so langsam auch das Gefühl, irgendwie bin jetzt in so einem Alter, obwohl ich habe schon alles versucht, auch Therapie und ich trete auf die Stelle und das macht mich auch langsam richtig traurig, weil ich fühle mich auch so als halber Mensch. Ich habe zwar Arbeit und alles, ich gehe 6 Tage die Woche Arbeit, aber keine Beziehung, ich habe keine Freunde, ich fühle mich manchmal einsam. Wir versuchen mal, Uwe, wir rufen dich jetzt mal zurück und gucken mal, in welcher Form wir dir helfen können. Okay. Super, ich habe noch eine Bitte, Domian. Ja? Könnte ich ein Autogramm bekommen? Du sagst meinem Psychologen gleich deine Anschrift. Ja. Okay. Super. Du legst auf, wir melden uns gleich. Tschüss. Alles klar. Und du hast eine tolle Sendung, Domian. Dankeschön, Uwe. Bis gleich. Tschüss. Danke auch. Ciao. Ach, jetzt habe ich mich aber ein bisschen in der Uhrzeit vertan. Christian, 28. Hallo, Christian. Domian. Mensch, jetzt haben wir gar nicht mehr viel Zeit. Ich hatte gerade einen Zahlendreher. Ja, ist ja nicht schlimm. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar, ich habe mich in eine Arbeitskollegin verliebt. Ja. Und da ist aber beidseitiges Interesse dran. Ja. Von ihr, so wie auch von mir. Und seit 2 Wochen ungefähr ist das intensiver geworden. Also wir haben uns auch geküsst und alles. Nur wir mussten das immer geheim halten, weil sie halt verheiratet war. War? Jetzt nicht mehr? Nein, ist noch. Ist immer noch verheiratet? Ja, das Problem ist, sie lässt mich halt links liegen. Und, wie? So, jetzt lässt du dich plötzlich links liegen? Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe ihr nichts getan. Weiß nicht, wie ich mich da jetzt verhalten soll. Also es lief doch erst 2 Wochen, hast du gerade gesagt. Ja, richtig, genau. Und jetzt seit ein paar Tagen lässt du dich links liegen? Richtig, also ich kann hier SMS schreiben und kommt keine SMS zurück. Aber ihr seht euch doch real jeden Tag, ne? Nein, leider nicht, weil ich bin nicht mehr bei der Firma. Ach so. Und das war nur kurzfristig gewesen. Mhm. Und wie gesagt, seit ein paar Tagen ist da Funkstille und da weiß ich mich halt nicht, wie ich mich da verhalten soll. Sie reagiert gar nicht auf deine SMS? Nein, richtig, genau. Du hast gefragt, was los ist? Richtig. Und sie antwortet nicht? Richtig, genau. Kann natürlich sein, dass sie sich dann innerlich doch für ihren Mann entschieden hat, ihre Beziehung, und schlechtes Gewissen hat und gar nichts weiter mit dir zu tun haben will. Ja, aber ich denke, dann kann man doch wenigstens mit einem offen ehrlich reden. Finde ich allerdings auch. Aber es gibt Menschen, sind so verschieden und Menschen verhalten sich manchmal so merkwürdig. Ich würde noch einmal eine SMS schicken mit der Bitte, dass sie dir doch zumindest eine klare Antwort gibt und eine Richtung sagt. Mhm. Wenn da wieder nichts kommt, würde ich nichts mehr machen. Dann vergiss es, dann ist die Sache gelaufen. Also soll ich dann ruhen lassen? Ja, was willst du machen? Du kannst es ja nicht erzwingen. Nee, das stimmt. Ich finde auch, da hast du völlig recht, dass fairerweise muss man eine Ansage machen. Aber manche Menschen machen es halt nicht. Schreib ihr noch einmal Ja, ja, weil ist halt nur sehr schade, weil ich mag sie sehr gerne. Ja gut, aber sie vielleicht dich nicht mehr. Ja, das kann sein. Kann ja sein, man weiß es nicht. Christian, mach's mal so. Und dann aber lass die Finger davon, sonst machst du dich lächerlich. Richtig. Ja. Gut. Werde ich so machen. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Könntest du vielleicht auch ein Autogramm bekommen? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute von uns. Ich wünsche euch einen schönen, eine gute Nacht. Morgen wieder freie Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.